An der medizinischen Fakultät von Rom ist der Teufel los. Diese beiden Wissenschaftler haben eben verkündet, dass sie Ungeheures planen. Die meisten ihrer Kollegen halten ihr Vorhaben für höchst gefährlich und grundlegend falsch. Schon in Kürze wollen diese beiden Ärzte in einem geheimen Labor einen Menschen klonen. Ihr Vorhaben könnte die Zukunft der menschlichen Evolution dramatisch verändern. Wir brauchen dazu keine Erlaubnis. Davon aus, dass das Klonen eines Menschen zur Katastrophe werden würde. Ist die Wissenschaft denn überhaupt schon in der Lage, einen Menschen zu klonen?